extremist. I'm a narrow extremist. In the lab like a chemist. In the lab like a chemist. Fuck a normie opinion. Fuck a normie opinion. All my boxes run linen. All my boxes run linen. Make crypto scary again. Again. Talking back on they wonder who win. Who win? When the bank circulation ignore regulation, bailouts and fair printing and constant inflation. Back when Bitcoin been making a change. Back before Lambo Moose shit was the rage. Back before Ross was stuck in a cage. Back when our stream wasn't a vase. Back when OGs was still making waves. Back before press was printing first page. Back when the banks still hadn't heard. Back when our wallet was built by a mer. Taking it back, that's my Genesis block. Herzlich willkommen zum Monero Mumble Stammtisch im Juli 2021. Heute mit von der Partie sind Paul und Grisha. Hallo ihr beiden. Servus. Moin. Wir haben eine interessante Folge wieder für euch vorbereitet, in der wir den letzten Monat des Monero-Versums Revue passieren lassen und das Ganze dokumentieren wir auch ausführlich in unseren Shownotes. Die findet ihr natürlich auf unserer Webseite moneromumble.de, so wie man es spricht. Und da genau könnt ihr die Show praktisch mitverfolgen. Über die Sachen, die wir sprechen, haben wir Links und genau, dann könnt ihr da einfach noch mehr Details über ein Thema nachlesen, was euch interessiert. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Gut, dann stelle ich einmal kurz die Themen vor im Überblick. Alex, kannst du ein bisschen reinzoomen? Ja, ich kann auch reinzoomen. Also wir, für die Leute, die das jetzt im Audio hören, wir haben auch hier gerade einen Livestream am Laufen, wo wir auf YouTube praktisch meinen Screen sharen und da habe ich jetzt auch die Shownotes offen. Und genau, wir starten mit den Zahlen, Daten, Fakten, einfach so ein paar Metriken aus dem Monero-Versum, zum Beispiel Transaktionen und so weiter. Dann, was wir heute überspringen, weil der Till nicht da ist, sind die Updates für die Wallets. Aber genau, vielleicht Haveno wollten wir ansprechen, Grisha, ne? Yes. Dann gucken wir ins Community Crowdfunding System, welche Proposals gerade Funding brauchen. Das heißt, wenn ihr wenn ihr ein paar Monero übrig habt, dann könnt ihr da mal vielleicht ein bisschen spenden und generell Monero unterstützen. Und dann die Hauptsection wird wahrscheinlich das Aktuelle sein in dieser Folge. Dort besprechen wir verschiedene Themen von Regulation der EU, das Monero betreffen wird, aber auch relativ viel Drama, was jetzt in der Monero-Community passiert ist im letzten Monat, was so ein paar Stichwörter, RERA und der General Fund und Geonic, da gab es ein bisschen Drama und das werden wir auch aufwickeln. Genau, und dann zum Abschluss vielleicht noch ein paar Video- und Lese- und Audio-Empfehlungen und wir haben noch eine Tool-Webseite, die Melo Tools, da was sich dahinter verbirgt, werden wir auch noch erkunden. Aber dann starten wir erstmal mit den Zahlen, Daten, Fakten. Grisha, wie sieht's denn aus aktuell? Ja, heute am 11. Juli 2021 haben wir eine Monero-Emission von 17.950.000 Monero, also kurz vor den 18 Millionen. Soweit ich weiß, ist auch gerade der aktuelle Block-Reward unter 0,95 Monero. Genau, der aktuelle Stand der Tail-Emission, der würde in weniger als einem Jahr, und zwar im Mai 2022, eintreten. Ein Monero kostet aktuell 178 Euro, beziehungsweise 0,00628 Bitcoin. Meine Monero-Blockchain vom Mainnet ist aktuell 115 Gigabyte groß und durchschnittlich werden, die Zahl ist falsch auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, was genau da gemeint ist, aber wie viele Monero-Transaktionen am Tag stattfinden, kann ich gerade nicht sagen. Ich glaube, da haben wir die falsche Zahl rausgesucht. Und die Monero-Hashrate. Das steht auf 24.000. Achso, pro Tag. Achso. Ich habe, das ist die Zahl pro Block hier, die 24,69. Ah, okay. Da müsste ich jetzt umrechnen. Jedenfalls. 14.000 Transaktionen. Wie viele? 14.000. Ah, okay, das geht ja. Und die Monero-Hashrate liegt aktuell bei 2,77 Gigahashes pro Sekunde. Ja. Dann kommen wir zu den Updates. Die Wallet-Updates lassen wir mal raus. Nächster Hardfork ist noch nicht bekannt. Wird aber voraussichtlich noch dieses Jahr passieren, oder? Also ich habe keine genauen Infos dazu. Ich weiß nur Triptic. Vielleicht schafft er es nicht dieses Jahr, ne? Okay, also ich meine so im Buschfunk gehört zu haben, dass Ende des Jahres im Raum steht für eine Hardfork, aber eben noch keine konkreten Pläne. Genau. Aber bei unserer Börse BISC, die wir schon öfters empfohlen haben, da gibt es Neuigkeiten. Da gibt es nämlich jetzt ein Update mit einer großen Sicherheitslücke, die geschlossen wurde. Und das Besondere daran ist, die Sicherheitslücke wurde vom Haveno Core Team entdeckt. Und nochmal zur Erinnerung, Haveno ist eine dezentrale Exchange, die von BISC geforkt wurde, von Membern aus der Community, Monero Community. Und die Haveno ist eine DEX, die grundlegend auf Monero basiert, ja, als Base Currency, im Gegensatz zu BISC, die ja weiterhin Bitcoin oder jetzt ihren eigenen Coin später nutzen möchten. Ja, und das Spannende daran finde ich eigentlich so, am Anfang, als Haveno so veröffentlicht wurde, dass daran gearbeitet wird, da gab es ja so ein bisschen Reibereien zwischen BISC und dem Haveno-Team. Aber jetzt auch irgendwie schön, ich habe mal das Zitat gelesen, Forks, not Knives, ne? Weil Haveno ja ein Fork ist und man aber nicht mit Messern jetzt einfach da wegforkt und hatet, sondern man unterstützt sich gegenseitig. Das ist ja auch, ich denke, bei uns allen im Interesse, dass dezentrale Exchanges reibungslos funktionieren. Genau. Also, falls es jemand interessiert, Wutze arbeitet ja auch an Haveno und er hat die Sicherheitslücke in BISC entdeckt. Ja, manchmal braucht es einfach ein frisches Paar Augen, die auf den Code gucken und dann, ja, findet man Sachen, die andere Leute, die auch darauf gucken, nicht sehen. Deswegen, der Inflation-Bug in Bitcoin 2018 wurde ja auch von einem Bitcoin-Cash-Entwickler gefunden. Ah, krass, das wusste ich gar nicht. Okay. Achso, zu Haveno, hat das einer von euch beiden ausprobiert in der letzten Zeit? In der letzten Zeit nicht. Ich habe es nur mal ausprobiert, als das noch recht neu war. Aber da hat es bei mir ja nicht funktioniert. Ja. Ich selber auch. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Proposals. Kann ich das jetzt hier rüberschieben? Nein, natürlich nicht. Also, falls ihr Monero übrig habt und ein Proposal unterstützen wollt, der Selster oder die Selster, ich weiß nicht, was hier das präferierte Pronomen ist, fragt nach insgesamt 90 Monero, noch ungefähr 40 für Part-Time-Development für 3 Monate an Monero. Selster auf jeden Fall ein Name, den man oft liest, wenn man im ehemaligen IRC oder auf Matrix unterwegs ist, sind sehr hilfsbereiter Dude, auf jeden Fall hat mir auch schon bei ein paar Sachen geholfen. Und das ist doch der Core-Maintainer jetzt vom Repo, oder? Der quasi Fluffy Ponys Aufgaben übernommen hat. Nein, das ist Sniper. Ah, stimmt. Genau. Gerade mal verwechselt, ja. Also ich würde sagen, den lohnt es sich auf jeden Fall zu unterstützen. Genauso hier wie Eric Kishon, der ja auch Haveno mitmacht. Der möchte noch für 3 Monate an getmonero.org arbeiten und will da noch ungefähr weniger als 20 Monero. Und zu guter Letzt eine Monero-Meme-Seite. Das ist ja mal was Interessantes von Anon Dev. Get tipped for Monero-Memes. My proposal is to develop, design, market, host and maintain a website for Monero-Memes. Meme creators will be able to get tips for their hard work. Meme creators will be able to quit their jobs and meme full time. The project will be open source and full of memes. Okay. Und ja. Er will insgesamt 10 Monero haben. Das finde ich irgendwie lustig. Finde ich auch lustig und ich finde es auch tatsächlich irgendwie sinnvoll, weil Monero hat ja kein Marketing, so im Gegensatz zu anderen Kryptowährungsprojekten. Und ich finde, Memes können da doch irgendwie die Reichweite von Monero nochmal erhöhen. Und auch so ein bisschen eine Kultur etablieren von Monero. Ich finde Monero-Memes eh schon richtig geil. Ich bin da auf Reddit im Subreddit Monero, also mit 2 O geschrieben. Da sind auch immer ein paar witzige Sachen mit dabei. Ja, Alex, wie findest du Monero-Memes? Okay, ja, die ganzen Mute-Knöpfe. Ich finde das auch eine gute Idee, weil das für mich so auf der einen Seite, also es kreiert einen Markt für Meme-Maker, dass sie auch tatsächlich, ich sag mal, dieses Monetarisierungsproblem lösen, weil normalerweise, wenn du so ein Shitposter im Internet bist, dann sitzt du halt in deinem Keller und machst die Memes und klar, die können eine hohe Qualität sein, aber du hast keinen Mechanismus, das zu monetarisieren. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie er es lösen will, aber den Ansatz finde ich schon mal interessant auf jeden Fall, dass man eben sagt, okay, du kriegst Monero für deine Memes, was irgendwie auf der einen Seite Monero pusht, weil Monero Leute dann mehr Memes machen und durch den Incentivierung auch die dankesten Memes dann automatisch kreieren, weil die Leute, die wirklich gut sind und Geld verdienen können damit, die gehen dann zu der Meme-Seite. Und es schafft so ein bisschen so eine Circular Economy, ja, dass halt auch der Shitposter, der aus seinem Keller arbeitet, quote-unquote, der kann dann Geld verdienen. Und ja, deswegen, ich habe es gerade zum ersten Mal gelesen, aber auf den ersten Blick finde ich das ganz interessant. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie wird das gelöst? Aber was ich gut finde hier, der letzte Satz vom ersten Paragraphen: The project will be open source and full of memes. Open source verstehe ich so, ähnlich wie auch TippXMR angelegt ist, wenn da jetzt jemand anderes den gleichen Code hosten will und eine andere Instanz praktisch kreieren will, dann ist das möglich. Und das finde ich cool. Dann, weißt du, dann stirbt das Meme nicht, weil der Code selber ist ein Meme. Witzig, was du da sagst. Ja, dann kommen wir aber jetzt mal zu aktuellen Themen, die sich rund um Monero drehen. Und ich fange mit dem ersten an. Das heißt, die Bundesregierung möchte Kryptogelddienste zu mehr Datensammlerei verpflichten. Laut einem Regelungsentwurf der Bundesregierung sollen Dienstleister rund um Bitcoin und Co. personenbezogene Daten zu Transaktionen erheben und speichern. Ja, Alex, ich dachte, das wird eh schon gemacht. Ja, also, nein, ich bin in diesem rechtlichen Bereich kein Experte, aber verwunderlich ist es ja nicht. Die Bundesregierung sagt, es gäbe eine Lücke in der Nachvollziehbarkeit von Übertragungen bei Kryptowährungen. Also wir haben nicht nur das Problem bei Corona-Infektionen, die nachzuvollziehen, nein, auch bei Kryptowährungen. Warum wird das wieder gemacht? Weil es ein erhöhtes Risiko für die Nutzung von Kryptowerten für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung begründet. Alex, wie oft werden wir noch die Wörter Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hören? Ja, ich denke, das ist das entscheidende Argument für die Machthaber, um eben ihre Macht zu legitimieren, dass man dem Volk sagt, hey, wir überwachen euch, klar, von vorne bis hinten, ihr seid komplett gläsern, aber wir machen das für euren eigenen Schutz, damit ihr nicht in einem tragischen Ereignis wie zum Beispiel 9/11 sterben müsst. Und für viele Leute, die große Angst vor solchen Ereignissen jetzt zum Beispiel haben, ist das auf den ersten Blick ein ansprechendes Argument, weil ja jemand verspricht dir, dass er dich davor schützt. Die Sache ist aber, auf den zweiten Blick musst du dir wirklich anschauen, was ist der Preis, den ich dafür bezahle, dass mir jemand Sicherheit verspricht, weil garantieren kann man es nicht. Ja, auch nach dem Patriot Act und den ganzen Regulierungen, die schon erlassen wurden, passieren immer noch schlimme Sachen. Ja, hier dieser Shooter in Las Vegas zum Beispiel oder keine Ahnung, findet man etliche Beispiele. Das heißt, die Sicherheit, die einem verspricht wird, die gibt's am Ende gar nicht. Und das heißt, du stehst da komplett gläsern und natürlich, ja, wenn sich die Gesetze ändern und du auf einmal was machst, was illegal ist, ja, und das ist ja auch schon historisch hin und wieder vorgekommen, zum Beispiel in den 20er Jahren in der Probation in den USA oder ja, der War on Drugs und so weiter, dann bist du halt auf einmal auf der Abschussliste und das Auge Saurons kann sich direkt auf dich richten und du bist entblößt. Ja, deswegen, ich finde es hochbedenklich und es ist einfach ein vorgeschobenes Argument, weil wenn man sich's anschaut, wie wird denn Terrorismus tatsächlich finanziert? Wer bewaffnet denn die Milizen im Nahen Osten? Das ist nicht irgendein Guerilla-Monero-Team, sondern das sind die CIA, das sind die Militärindustriekomplex in den USA und dann für 5 Jahre kämpfen sie mit denen und dann auf einmal flippt sich das, ja, und dann auf einmal unterstützen sie wieder Al-Qaida und es ist einfach eine riesengroße Shitshow. Wenn man da so den Teppich hochhebt, merkt man, oh Gott, was ist denn da alles drunter geschart worden? Und das soll alles unter Wraps gehalten werden. Es geht nur, lieber Bürger, ja, du willst doch auch nicht in einer Nagelbombe irgendwo in der Fußgängerzone sterben. Und das wird, ja, ist komplett emotional und ich habe damit wirklich große Probleme, weil wenn Leute das einfach so fressen, dann haben wir hier eine getrennte Realität. Ja? Die Regierung blendet auf der einen Seite die Leute und auf der anderen Seite macht sie irgendwelche schlimmen Sachen, wo viele Menschen sterben. Und da muss man einfach das ganze Bild sehen. Und da ist es eben so, dass das Fiat-Geld genutzt wird, um Terroristen zu finanzieren und dass da auch viele Leute profitieren davon. Und da wird nichts dagegen gemacht. Und Alex, was du gesagt hast, dass eben dieses Bild von der Gefahr und Gefährlichkeit von Staaten an die Bevölkerung übermittelt wird, das stimmt so krass. Ich habe da auch jetzt gerade ein Beispiel dafür. Ich sehe auf Twitter immer wieder mal so Beiträge von der Polizei, wo sie berichtet, ja, wir haben einen Drogendealer festgenommen, der Cannabis verkauft hat, ja. Und dann siehst du die Leute drunter schreiben, so mit ganz vielen Likes und danke, liebe Polizei, oh, guter Job und so. Ich denke mir so, Alter, ja, es ist, als ob jetzt irgendwie die Welt besser geworden wäre, die ist eher jetzt schlimmer geworden, so, weißt du. Jetzt geht's jemandem richtig scheiße und wir zahlen alle sau viel Geld für so ein Bullshit. Aber die Leute glauben einfach, die Regierung hat gerade was Gutes gemacht, so. Ich möchte noch ein bisschen was vorlesen aus dem Heise-Artikel dazu, den wir auch verlinken. Selbstverwaltete Wallets sind aber die einzige Möglichkeit, wie Nutzerinnen und Nutzer wirklich über ihr Kryptogeld verfügen können. Denn nur wer die privaten Schlüssel hat, kontrolliert das Geld. Bei fremdgehosteten Wallets liegen die Schlüssel im Regelfall beim Betreiber. Eine gute Praxis für die Sicherheit des eigenen Geldes wird so unter Verdacht gestellt. Mit der Regelung soll dann neben der Rückverfolgbarkeit der Transaktionsbeteiligten unter anderem auch die Überprüfung auf Sanktionen betroffene Personen ermöglicht werden, wird im Entwurf erklärt. Prinzipiell bietet Kryptogeld ein unterschiedliches Spektrum an Privatsphäre. Transaktionen beim Bitcoin zum Beispiel sind öffentlich einsehbar. Nutzer sind lediglich durch das Pseudonym einer Bitcoin-Adresse geschützt, können aber auf Mixing-Dienste zurückgreifen, die Zahlungswege verschleiern. Sind jedoch Adressinhaber bekannt, lassen sich etwa in polizeilichen Ermittlungen Zahlungskette Schritt für Schritt nachvollziehen. Andere Kryptowährungen wie Monero und Zcash bieten volle Anonymität. Ja, und zu dem Thema mit fremdgehosteten Wallets und privaten anonymen Wallets, zu dem kommen wir jetzt bei der nächsten News. Und zwar gibt es einen inoffiziellen Bericht, einen Gesetzesentwurf der EU, die den Besitz von anonymen Krypto-Wallets verbieten möchte. Ja, das muss man sich mal geben, was das gerade für ein Entwurf ist, wenn es den wirklich geben sollte. Und ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, das sieht mir sehr legit aus. Dann bedeutet das, in der EU wird es verboten sein, dass du dein eigenes Geld verwalten darfst. Ja, gönnt euch das einfach mal. Du darfst keine Wallet mehr erstellen für Monero oder Zcash oder sowas. Ja, für Bitcoin wird es wahrscheinlich noch funktionieren, weil das ist ja traceable und das ist ja schön, das will ja die Regierung. Aber guck mal, wie viel Angst müssen die vor Monero haben? Es geht nur um eine Sache. Es geht schon um mehrere Sachen, aber so der Hauptpunkt ist eigentlich, die Machthabenden sehen die Gefahr und wollen ihre Macht beibehalten. Deswegen wollen die jetzt schon relativ früh diesen Entwurf durchbringen, ja. Mir macht das ganz große Bauchschmerzen, Leute. Aber jetzt, ich will das wirklich genau aufdrösen jetzt mal, weil hier im Intro-Paragraphen steht ja, ein inoffizieller Entwurf der EU-Kommission möchte offenbar die Bereitstellung und Nutzung, okay, gut, lesen hilft, anonymer Wallets verbieten. Weil ich hätte jetzt, wenn nur Bereitstellung ist, das lese ich so, du darfst nicht den Source Code hosten für eine anonyme Wallet. Habe ich das richtig, interpretiere ich das richtig oder interpretiert ihr das anders? Ja, du darfst halt keinen Download anbieten. Für zum Beispiel, also getmonero.org dürfte in Deutschland sowas nicht mehr ausliefern. Und aber wenn du es torrenten würdest, wäre es auch schon ein Gesetzesbruch. Genau. Aber das geht ja viel weiter. Es geht wirklich um die Nutzung. Es geht nur so, dieser Entwurf sieht vor, dass man dann halt eine Monero-Wallet nur bei fremdgehosteten Wallets machen kann, wo du nicht den Private Key besitzt, ja. Zum Beispiel auf einer Exchange oder der Wallet der Bundesregierung oder so. Die wollen halt Gelder einfrieren können. Die wollen dir dein Geld wegnehmen können im Zweifelsfall, ja. Und das Schlimme ist, die stellen halt alle Menschen unter Generalverdacht, ja. Alle Monero-Nutzer, die auch gar nichts Kriminelles machen, ja, werden, also auch wir, Alex und Paul, wenn dieser Gesetzesentwurf durchkommt, sind wir Kriminelle, wenn wir bis dahin nicht unsere Crypto-Wallets gelöscht haben, ja. Dann würde man strafrechtlich gegen uns vorgehen. Ich finde, das ist der Hammer. Ganz am Anfang steht ja anonyme Wallets. Ich frage mich, was ist denn ein anonym? Genaue Definition, trifft das auf Bitcoin? Ich würde ein anonymes Wallet, wie du gesagt hast, alles, was halt self-custodial ist, meine Auffassung. Du kannst natürlich auch eine anonyme Bitcoin-Wallet haben, aber die Bundesregierung und die EU, die wissen genau, die meisten werden Schwierigkeiten haben, diese Wallet dauerhaft anonym zu halten, ja. Aber es ist ja schon möglich. Also du kannst dir, deswegen, ich finde es interessant, Paul, dass du es auch dich gefragt hast, weil ich habe mich auch bevor der Show gefragt, was anonymes Wallet kann ich auch mit Bitcoin haben? Das würde ja bedeuten, dass man sich hier auch Feinde auf der Seite von Bitcoin macht. Ja, weil das würde heißen, die ganzen Bitcoin-Maximalisten, die ihre eigenen Fullnode betreiben, die dürften sich nicht mehr einfach so eine Wallet kreieren, die sie nicht KYC praktisch bei einer Börse haben. Und ich glaube, da würde es erheblichen Gegenwind geben. Und ich meine, du kannst die Wallet ja eigentlich bei Bitcoin auch relativ anonym benutzen, ja, wenn du weißt, was du machst. Wenn du es über das Tor-Netzwerk zum Beispiel an eine Node anschließt und ja, die Keys halt nicht miteinander in Verbindung bringst. Ja, ich frage mich auch, was so die Absicht dahinter ist. Ist es eher so, wie Grisha eben schon erwähnt, dass die Regierung einfach verhindern möchte, dass Gehälter oder Konten nicht mehr einfrieren, weil dann hättest das Problem hat man ja auch auf Bitcoin. Klar, du bist eventuell nicht mehr, du kannst ja dein Geld noch bewegen. Man weiß, wer das Geld bewegt hat, man kann nur nicht. Bei Monero wäre das ja nochmal ein Schritt weiter. Klar, wenn jetzt sowas kommt wie mit Musks Mining Centralization, dann hat sich das auch wieder erledigt. Aber das. Ja, ich finde es auch interessant, dass das jetzt kommt. Es gab ja jetzt in Deutschland nämlich schon den Fall, dass irgendjemand wurde verhaftet und sitzt in Haft und dieser Person wird ein Crypto-Wallet zugeordnet, ja. Und die Polizei kann nicht drauf zugreifen, weil sie nicht die Private Keys haben. Und die Person, die im Gefängnis sitzt, kann eigentlich auch nicht zugreifen, weil sie im Gefängnis sitzt, ja. Aber trotzdem hat eine Transaktion stattgefunden, die das ganze Geld abhebt und weiter verschickt hat, ja. Und ich glaube, das hat bei der Polizei richtig, richtig was ausgelöst, dass die sich so krass machtlos gefühlt haben. Ja, ich finde, ich will noch einen Satz aus dem BTC Echo Artikel vorlesen. Und zwar, die Kritik, dass Kryptowährungen allgemein für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht würden, sei nicht valide. Das sieht zumindest der Crypto Crime Report 2021 des Analyseunternehmens Chainalysis so. In dem Bericht stellte die US-Firma fest, dass der Anteil krimineller Kryptotransaktionen im Jahr 2020 gesunken ist. Demnach waren lediglich 0,34% aller Überweisungen tatsächlich illegaler Natur. Zum Vergleich, 2019 lag die Quote noch bei 2,1%. Und das finde ich halt so krass, ja. Wenn du dir überlegst, dass 99% der Transaktionen legal sind und nur 1% illegal, aber trotzdem möchte man 100% der Leute überwachen, ja. Ich finde da ein bisschen, wo man das festmacht. Was ist denn, woran erkennt man eine illegale Bitcoin oder? Ja, wenn sie, keine Ahnung, die wissen das ja anscheinend. Könnte halt auch damit zusammenhängen, dass es jetzt in einige Busts bei den Darknet Markets. Ja. Aber ich denke, es geht auch ultimativ einfach um das Prinzip der Kontrolle und dass Monero explizit und Bitcoin zu some extent auch eben nicht der Kontrolle von einer Regierung unterliegen können. Und deswegen die einzige Reaktion, die ein Staat in so einer Situation tun kann, ist dir halt das Bajonett auf die Brust zu richten und sagen, Alter, wenn du auch nur irgendwie 5 Meter in die Nähe davon kommst, dann steche ich hier zu. Ja, also das ist halt so wie in Singapur mit der Zero-Tolerance-Policy bei den Drogen ist, halt ultra harte Strafen, ähnlich wie bei Ross Ulbricht, der ja die Silk Road, also den ersten Darknet-Market, programmiert und betrieben hat. Der hat ja auch, was weiß ich, über 100 Jahre im Gefängnis, die er absitzen muss. Und das ist halt der letzte Ausweg, den ein Staat hat. Und ich glaube aber selbst dann, wenn das in der EU so kommt und das wirklich so streng reguliert wird, selbst dann ist die Regierung der EU in diesem Fall machtlos, weil es immer noch, was weiß ich, die Caymans und andere Jurisdiktionen geben wird, die sich die Finger lecken und sagen, ja, wenn Europa sich selber erhängt, ja, dann bieten wir den Unternehmern ein paar Anreize und die kommen alle zu uns. Und zum Beispiel in Hongkong sieht man das ja wunderbar, wie sich die Stadt innerhalb von wenigen Jahrzehnten, ja, von einem kleinen Dorf mehr oder weniger zu einer Metropole verändert hat. Und das ist, denke ich, auch der ökonomischen Freiheit zu danken, die eben in Hongkong verfügbar ist. Ja, ökonomische Freiheit, sage ich. Ich sage nicht soziale Freiheit, das ist ein Unterschied, aber gut. Deswegen, ich glaube, langfristig bin ich immer noch hoffnungsvoll, aber mittelfristig ist das schon natürlich ein sehr heftiger Schlag und gerade für alle Leute, die in der EU und in dieser Jurisdiktion leben, ist das natürlich erstmal nicht gut. Da wird ja momentan ein cooler Narrative gefahren. Man fängt erst an, die Leute zu gesieren. Dann kommt jetzt die ganze Kritik mit dem Umweltschutz. Und in ein paar Jahren hast du es so weit, dass die Leute gar nicht Bitcoin nutzen wollen. Das ist gar nicht das Problem. Du musst das gar nicht mehr verbieten, weil die Einstellung zu Krypto im gesamten Space in Europa eventuell so negativ ist. Und die ist ja jetzt schon unglaublich negativ konnotiert, allein schon jetzt wegen dem Hack. Das ist ja, es geht wieder weitergehen. Ja. Interessanter Punkt, ja. Dass die Teens praktisch sagen, Bitcoin nutze ich nicht wegen Energieverbrauch und ja. Gretel sagt, das ist nicht gut und deswegen benutze ich lieber den E-Euro, weil der kein Proof of Work hat. So, dann bin ich klimafreundlicher. Genau, die Einsicht, man kann es nicht aufhalten, irgendwie das Narrative. Das und dann aber auch natürlich das Verpetzen. Hey, was? Du benutzt Bitcoin? Sag mal, willst du, dass die Wälder sterben? Und jetzt klage ich dich hier an. Was ich noch gefährlich finde an der ganzen Sache ist, jetzt könnt ihr euch ja denken, ja gut, ich mache vielleicht nichts Kriminelles, ich möchte Monero trotzdem weiterhin anonym nutzen mit meiner Wallet, kriegt ja niemand mit, wenn ich es niemandem erzähle und auf meinem Computer ist ja alles safe. Tja, jetzt gibt es ja bald den Staatstrojaner, den man einsetzen darf, ohne Verdachtsfall, ja. Habe ich gehört, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich stimmt oder ob es, ne, aber es gibt Online-Durchsuchungen und ja, ich sehe ganz schwarz, gefährlicher ganz schwarze Mix. Zeiten, ja. Hardware-Wallets und Paper. Kleine Key helfen halt dann immer schwieriger, weniger Angriffsfläche, weniger... Und Paper-Wallets. Und sehr gut. Klar, ne? Okay, kommen wir zum... Wollten wir das hier ansprechen, Krisha? Ich habe mich nicht informiert. Okay, also ich glaube, das ist noch ein Link von Till. Und zwar gibt es einen neuen Scam bei Hardware-Wallets und ich glaube, ich habe es mir jetzt nicht richtig durchgelesen... Scammers are sending fake hardware wallets to people whose data was gathered via a third-party data breach. These fake wallets contain hardware designed to steal the user's crypto data. Das heißt, Scamming wurde gerade just kreativer. Ja, die schicken dir jetzt unaufgefordert ein Ledger, ja, und sagen dann, hey, yo, das ist deine neue Hardware-Wallet, wir sind hier der offizielle Support, die alte, was weiß ich, ist wahrscheinlich kaputt oder so, muss jetzt die neue benutzen und dann ist die halt so manipuliert, dass sie wahrscheinlich automatisch den Seed leakt, wenn die Wallet online ist. Und ja, so können sie das Geld von unwissenden Opfern klauen. Muss man einfach aufpassen, aber ja, das ist wahrscheinlich auch noch eine Konsequenz aus dem Data Breach von Ledger, ne? Ja, genau, Alter, gib mal bitte auf den Link, das ist richtig krass. So, und jetzt geht er auf den zweiten, Scammers are sending, klick mal auf Sending, dann kommst du auf bleepingcomputer.com und da kommen einfach legit kommt da eine Verpackung, wo Ledger draufsteht mit einem Brief und dann steht da drauf, as you know, Ledger was targeted by a cyber attack, bla bla bla. Und jetzt brauchst du ein neues Device und zieh da alles drüber und dann kommt da ein Ledger Nano X, der einfach genauso aussieht wie der originale. Ich finde es richtig heftig. Das ist so ein brutaler Aufwand. Das müsst ihr euch mal geben einfach. Da sind Leute, die haben die Hardware nachgebaut. Ja, aber der Vorteil ist ja bei diesen Daten, die sind ja so umfänglich. Man hat ja Adresse, Telefonnummer, E-Mail, alles Mögliche, mit E-Mail auch die Accounts. Man kann also schon sehr gut einschätzen, welche Person eventuell wie Krypto hält. Irgendwie, man kann ja irgendwie sich anschauen, was für einen sozialen Status die Person zum Beispiel hat und dann kann man sich einfach die Targets auf. Und wann sie den Ledger gekauft hat, ne? Wenn jemand den Ledger, was weiß ich, 2014 gekauft hat, dann kann man ja ausgehen davon, dass er 2014 auch Bitcoin gekauft hat. Ja, wobei ich glaube, die Ledger-Daten-Leaks sind nur von 2019. Ah, okay, alles klar, gut. Nicht ganz, nee. Auch ein bisschen älter tatsächlich. Okay. Ich bin auch betroffen. Me too. Ja. Handy klingelt immer. Boah, also ich muss schon sagen, das ist ein so krasser Hack-Scam. Also sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also das Ding muss ja auch funktionieren. Ich weiß nicht, funktioniert das mit Ledger Live? Oder muss man dann nochmal eine eigene Software runterladen? Also ich finde es echt heftig, Mann. Ich denke, wenn du dein Seed eingibst, und das braucht ja Strom, wenn du dein ein Seed, wird der einfach direkt über, aber nur eine Vermutung. Ja. Gut, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema, und zwar BTC XMR Atomic Swaps coming soon on Samurai. Gute Nachrichten, ne? Samurai Wallet, die vielleicht beste Bitcoin Wallet, die es gibt für Android. Sehr privacy-orientiert, arbeitet an einer Integration, ich glaube, von Farcaster und genau. Okay, die bieten dann zwar Atomic Swaps an, aber keine Monero-Wallet, richtig? So habe ich das auch verstanden. Ja. Ist ja auch ein legit Move, ja, kann man ja auch machen, finde ich cool. Aber ich hoffe halt auch, dass wir zum Beispiel in Cake Wallet dann das kriegen, wo man ja auch eine Bitcoin-Wallet drin hat. Überleg mal, du hast... Ja, das kommt. Ich denke, Vic hat das schon gesagt, dass er das implementieren will, wenn es fertig ist. Ja, stell dir einfach mal vor, in deinem Land ist es nicht möglich, Monero mit Euro oder Dollar oder kanadischen Dollar zu kaufen, wie man jetzt weiß, aber Bitcoin ist schon noch möglich. Ja? Und irgendwann, auch in der EU, ist es soweit, wir haben das Monero-Verbot, Bitcoin, der Traceable Coin ist weiterhin erlaubt. Gehst einfach in deine Cake-Wallet-App, kaufst dir Bitcoin, swapst, du hast deine Monero. Und niemand kann irgendwas dagegen machen. Also, das ist schon ein bisschen geil, oder? Ich finde es vor allem cool, dass es halt von den Samurai-Leuten. Und das hat so viele Privacy-Features. Allein dieses Scramblen von dem Keypad für die Eingabe der Nummer. Dann Hidden Wallets, dann haben Senden über SMS, die Wallet gar nicht in Apps findest, sondern über dein Handy öffnen kannst. So cool, wenn die anfangen, was für Monero zahlen oder mit Monero. Und dann irgendwann mal eventuell... Das sind ja auch richtige Monero-Fans, die Entwickler, habe ich mal gehört. Mittlerweile auf jeden Fall, ja. Super. Die kriegen halt auch so viel Shit, sage ich mal, von der Bitcoin-Community, ne? Die werden da so ein bisschen in die Richtung gedrückt auch. Ja, die Bitcoin-Kurs zu gehen, also ist immer schwierig, auf einige zu zeigen, wenn einige mit Dreck um sich werfen, aber manche Posts sind schon sehr komisch, so Richtung, ja, das muss aber an der ETC. Generell alles, was mit Bitcoin ist, direkt Shitcoin, egal was, ist das schon sehr schade eigentlich. Ja, dann geht's weiter mit weniger oder ebenso wenig, nee, mit unerfreulichen Nachrichten, und zwar John McAfee ist gestorben. Habe ich jetzt keinen Artikel dazu verlinkt, weil man hat das wahrscheinlich selber mitbekommen. Ich wollte es nur einmal hier hochwerfen. Wollt ihr dazu irgendwas sagen? Wie empfandet ihr John McAfee? Der war ja sehr Monero-freundlich eigentlich. Was sagt ihr dazu? Ja, erstmal hat es mich schon ein bisschen schockiert, ja. Der sitzt ja schon jetzt über ein Jahr im spanischen Gefängnis oder saß. Und er hat sich eigentlich immer positiv für Monero geäußert, ja. Also der Typ ist ultra, ultra komisch, ja. Also wirklich, der hat so ein verrücktes Leben und ich weiß auch wirklich nicht, was ich von ihm halten soll mit den Mordvorwürfen und auch den Waffen und so. Und ja, auch seine scammerischen Tätigkeiten 2017 im Cryptospace fand ich nie geil. Aber was er gesagt hat, so seine Meinung zu vielen Sachen, die fand ich schon gut. Gerade auch, wenn es um Privatsphäre, Überwachung und so weiter ging. Ich finde die Umstände um seinen Tod mysteriös. Ich finde es krass, dass die Vorwürfe sind, er habe Selbstmord begangen. Weil, das muss man sich mal geben, ein Mensch wie John McAfee bringt sich nicht einfach um. Der stand ja vor der Auslieferung in die USA. Und ich meine, dass selbst so jemand wie John McAfee, wenn er sich echt selbst umgebracht hat, dass er lieber sterben möchte, als sich den USA ausliefern zu lassen, das ist schon... Aber das kann ich verstehen. Das, ja, das kann ich auch verstehen in irgendeiner Weise. Aber ich meine, in was für einer fucking kranken Welt leben wir? Weil in den USA hätte er wahrscheinlich nicht mehr die Möglichkeit, sich selber umzubringen. Ja, die würden, ich glaube, der war denen so ein Dorn im Auge und auch den bestimmten paar Individuen da. Und ich glaube, die wollten sich tatsächlich an dem rächen und hätten den einfach in einen Kerker geschmissen, halt bis sein Lebensende, ja, wo er sich nicht selber umbringen kann, sondern wo er einfach dahin vegetiert praktisch. Ja, keine Ahnung, ist jetzt halt eine Vermutung, ne? Weiß man ja. Ja, absolut. Aber. Naja. Also ich finde auch sehr ominös, ne, weil er natürlich hier sehr deutlich gemacht hat, dass er sich niemals umbringen würde, so weit, dass er sich das tätowieren hat lassen. Und dann auf der anderen Seite ist es halt wieder John McAfee, wäre derjenige, der so einen Troll-Move machen würde. Aber ja, ich denke eigentlich auch, dass er das nicht selber verschuldet hat. Aber gut, wir wissen es nicht letztendlich. Aber ja, dann kommen wir zum wohl juicysten Thema in diesem Monat. Und zwar gab es eine Menge Drama in der Monero-Community um das Core-Team beziehungsweise um ein Individuum im Core-Team, und zwar Diego Rera Salazar, der seines Zeichens schon seit sehr langer Zeit im Monero-Projekt mitarbeitet, für etliche gute Sachen verantwortlich ist, nicht zuletzt auch das Monero Community Crowdfunding System, wo wir ja vorhin die Proposals rausgesucht haben, das hat der zum Beispiel designt. Aber es wurden jetzt eben Stimmen in der Community laut, namentlich von Gionic, der, warte, ich mach's kurz auf, hier vor 25 Tagen, also wann war das dann, na, weiß ich jetzt nicht genau, aber so Anfang Juni praktisch einen öffentlichen Brief an die Monero-Community geschrieben hat, wo er gesagt hat, hey Leute, seit längerer Zeit beobachte ich hier eigentlich was, was mir nicht gefällt und ich möchte meine Meinung öffentlich machen. Vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere auch so. Und zwar hat er hier ein paar Complaints. Und zwar, ich lese sie einfach mal vor, oder? Diego was one of the three people who formed the ill-fated Monero Community Workgroup LLC. Also es geht hier um eine Legal Entity, ja, das ist ganz wichtig. Es geht jetzt nicht hier um eine lose Zusammensetzung von Leuten, sondern dass eine LLC ist eine legale Struktur in den USA, ähnlich wie das eine GmbH oder AG in Deutschland ist. Which was seen by many as an attempt to put the work of numerous unpaid volunteers under private ownership, although he did back out of it as soon as he felt which way the wind was blowing. As a result, the two other people involved relinquished control over the work group and handed it to Core, which in effect meant handing it to Diego, since he administers the group as part of his responsibilities for Core. In short, Diego's position only improved as a result of this debacle. Ja? Für die Leute, die das jetzt nicht auf Englisch verstanden haben, kurz auf Deutsch zusammengefasst, der Diego hat hier diese Monero Community Workgroup LLC gegründet, also eine Legal Entity, um wahrscheinlich die Arbeit, die er für Monero macht, zu organisieren. Und da kann es auch gute Gründe dafür haben. Ja, zum Beispiel, wir hatten das ja auch bei Sarang, also dem Monero Researcher. Der hatte ja auch Probleme, einfach weil, wenn du dein Income nur vom CCS bekommst, dann bist du self-employed. Das heißt, du hast in den USA keine Pension Benefits, also so Altersvorsorge, musst dich selber versichern und so weiter und so fort. Und deswegen kann es durchaus Sinn machen, so eine LLC zu gründen. Ich sage das nur, ich weiß jetzt nicht, ob es in dem Fall das der Grund war, aber es gibt das als Grund auf jeden Fall. Und das Problem ist jetzt halt, viele Leute für die Monero-Community machen Arbeit, einfach weil sie Monero geil finden und ja, die kriegen da kein Geld dafür. Und jetzt ist es natürlich so, wenn Diego diese Leute einstellt, in Anführungszeichen, aber sie halt nicht tatsächlich einstellt, sondern sie eigentlich nur Arbeit für ihn machen, wofür er Geld kriegt und sie nicht, dann ja, ist das nicht so wünschenswert. Und dann auf der anderen Seite eben, nachdem das nicht geklappt hat, die zwei anderen Leute haben dann praktisch sind rausgegangen und Diego hat die Monero Community Workgroup alleine bekommen, weil er eh schon Teil vom Core-Team ist. Und das beleuchtet auch schon so ein bisschen die ultimative Krux an der ganzen Sache, dass Diego als Person eben relativ zentral in der Monero Community war und an vielen verschiedenen Projekten involviert war und das eben einen möglichen Interessenskonflikt herleiten kann. Zum Beispiel eben seine Nähe zu privaten Unternehmen wie Local Monero. Ja, Local Monero finde ich persönlich ein klasse Unternehmen. Ich hatte auch schon Kontakt mit dem CEO von denen und habe mit dem ein Interview gemacht. Sehr nett und ich finde, die haben eigentlich auch noble Ziele. Ja, die betreiben ja auch dieses MoneroBlocks.info, wo wir unsere Statistik am Anfang hergeholt haben. Aber trotzdem sehe ich den idealistischen Punkt von Gionic, dass eigentlich für ein reifes Projekt ist das kein gutes Zeichen. Das ist eine Red Flag, ja, dass das hier so verwurstet ist und viel über wenige Personen geht, sondern man will das ja möglichst auseinanderklamüsern. So, und dann gab es hier auch noch ja, bisschen Drama, das wusste ich auch gar nicht vorher, bevor ich diesen öffentlichen Tweet gelesen habe. Diesen öffentlichen Brief gelesen habe, dass der Diego das CCS, die Webseite, wie sie praktisch für Monero existiert, hat er auch für Firo gemacht. Ja, Firo, für die Leute, die das nicht kennen, ist auch eine Kryptowährung, die ursprünglich mal Zcoin hieß. Also nicht Zcash, sondern Zcoin. Das ist ein Unterschied. Und die haben sich gerebrandet zu Firo, F-I-R-O. Und wenn ihr da mal auf die Webseite von denen geht, das Crowdfunding-System ist das von Monero und das wurde auch von Rera gemacht und er hatte auch ein Proposal dafür, glaube ich, bei denen eingereicht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich lese mal hier noch kurz die TLDR vor, also Too Long Didn't Read. Fluffy Pony got Diego hired to work for Core. Ja, Diego was told to keep his employment secret unless asked. Then Serang's contract with Firo is for 1 year. Diego approached Firo, not vice versa. Diego is sorry that he didn't tell us about it or let us make a counter offer. Okay, also ihr merkt schon, da ist noch viel mehr im Busch mit Serang auch. Ja, das ist, baut wahrscheinlich auch auf den Drama von neulich da, weil Serang wurde ja auch von Diego angestellt, eben damit er diesen Hassle mit den Pension Benefits und so weiter nicht hat und so. Ja. Jetzt lasse ich einen von euch mal reden. Ja, das große Problem war halt irgendwie so ein bisschen die Intransparenz, die es da gab. Gerade auch was die Nutzung und das, ja, die Nutzung des General Funds angeht, ja. Also man muss sich vorstellen, Monero baut quasi mehr oder weniger auf drei Säulen auf. Die erste ist die Arbeit von Freiwilligen, die kostenlos für Monero arbeiten und entwickeln. Zweitens haben wir den CCS, ja, wo man Proposals startet und dafür bezahlt werden kann, alles mit Community-Spenden. Und wir haben den General Fund, also eine ganz allgemeine Monero-Spendenadresse, mit der auch Dinge bezahlt werden. Ja, aber da entscheidet nicht wirklich die Community darüber, sondern da entscheidet halt irgendjemand darüber. Und irgendwie bei Monero gab es halt jetzt so ein bisschen das Problem, dass die Transparenz über die Nutzung vom General Fund nicht eingehalten wurde. Und eben auch Diego wurde darüber auch bezahlt. Ja, ich habe jetzt so im Kopf 7.000 Euro im Monat ungefähr. Ist ja auch egal. Jedenfalls gibt es jetzt auch den Vorschlag, habe ich auf Reddit gesehen, ein sehr hochgewerteter Kommentar, dass man den General Fund nicht abschaffen sollte und nur noch über CCS alles machen soll. Einfach, damit man mehr Transparenz hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Vorschlag super. Ich habe das sofort unterstützt und ich habe es mir auch schon mal gedacht. Ich weiß, im General Fund liegen recht viel Monero. Da kamen ja auch manchmal jetzt 500.000 Euro Spenden rein. Was passiert damit? Wir haben da als Community nicht wirklich Möglichkeiten, das zu steuern und zu entscheiden. Ne? Ah, und genau, Alex, vielleicht lese ich mal kurz das Kommentar vor, also weil ich finde, der sagt das eigentlich ganz gut. What is causing all the controversy is the fact that Monero has a general fund, which is nothing more than a slush fund. It could be gotten rid of because, like all slush funds, they eventually become difficult to monitor and account for, and bad things start to happen. Monero should move to a strict CCS proposal platform for everything. The core team could monitor the results and dole out payments upon completion of the proposal steps. Everyone could pursue the proposals and progress to their heart's content whenever they wanted. Das, finde ich, fasst das alles sehr gut zusammen eigentlich. Ja. Erinnerst du dich, Alex, als wir unseren CCS gestartet hatten, du hast mich vorhin daran erinnert, dass wir ja auch da irgendwie nicht durchgekommen sind und dann hast du mal Diego geschrieben. Und dann hat er gesagt, ah ja, komm, ich winke euch durch. Ja, also genau, lange Rede, kurzer Sinn. Um aufgenommen zu werden, mussten wir von Diego gehört werden, beziehungsweise seine Aufmerksamkeit bekommen. Ich meine, es ergibt ja auch irgendwo Sinn, wenn er einer der Leute ist, die mergen, dass man dann halt lauter werden muss. Ich meine, in der Community, gerade in so einer Open-Source-Community musst du dich halt hinstellen und sagen, hey Leute, ich bin hier, ich will was und macht mal, ich will was von euch. Und das ging ja auch, ja, der hat dann nicht gesagt, nee, finde ich eine schlechte Idee, ich will das nicht annehmen oder ihr müsst mir was an der Seite bezahlen, damit ich euch da reinbringe, sondern es war ja schon so. Aber ich sehe halt auf jeden Fall den Punkt, dass während Monero immer weiter wächst, muss das, dürfen halt die Leute nicht so zentrale Rollen einnehmen. Und Fluffy Pony hat das ja auch schon erkannt und ist von sich aus zurückgetreten. Und jetzt ist das mit Rera halt passiert. Vielleicht sehen wir jetzt tatsächlich den Move zu diesem Strict CCS Proposal System, was ich super fände. Und gerne auch ein offeneres CCS Proposal System, ja, mit nur tangierenden Proposals oder keine Ahnung was. Also ich bin da eigentlich relativ offen, weil mein Eindruck vom CCS ist, es gibt massig Geld. Fast alle Proposals werden gefundet und auch in Rekordzeit gefundet, ja. Und das zeigt mir, irgendwelche Mächte sind da im Hintergrund des Internets, die ordentlich Monero haben, vielleicht weil sie in den Early Days gemeint haben oder was auch immer, und die wollen, dass sich der Coin weiterentwickelt. Ja, die brennen wahrscheinlich auch für die Privacy und die denken sich so, ja, keine Ahnung, eines Tages sterbe ich eh, dann mache ich vielleicht auch was Gutes und unterstütze diese Open-Source-Community. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da auch so ein bisschen die Werbetrommel rühren und anderen talentierten Entwicklern sagen, hey, Alter, wenn du unabhängig arbeiten willst, so, dann mach doch was für Monero, ja, verbessere die Welt auch noch so ein bisschen damit. Und deswegen finde ich das super, dass man das darauf zentriert, dann ist es klar, wie die Struktur ist, alles geht über das CCS, das, was der Markt will, wird gefundet, das, was der Markt nicht will, wird nicht gefundet, fertig, aus. So. Und ich finde, es gingen ja in der Vergangenheit auch mehrere 100.000 Euro Spenden auf den General Fund. Wenn es jetzt den nicht mehr gäbe, würden die ja vermutlich auf den CCS landen. Das heißt, die CCS-Plattform wäre richtig, richtig lukrativ für Entwickler. Und auch für Monero natürlich, ne? Ja, genau. Also wir werden in den Shownotes, hier gibt es noch ein paar Links zu einem Statement vom Core-Team von Binary Fate. Wie ist die ganze Geschichte jetzt ausgegangen? Da ist der Reddit-Post hier. Also lange Rede, kurzer Sinn, Rera ist zurückgetreten. Er schreibt vor 22 Tagen, hey everyone, it's Rera. I'll be stepping down from my secretary-like position with the core team after DEFCON is over. The conference ends the 8th, which will be my last day. There's a lot more work to be done und so weiter, bla bla. Also sehr kurz, er verabschiedet sich und sagt, yo Leute, ich bin raus. Und ich kann in dieser Diskussion kann ich irgendwie beide Seiten verstehen, ja. Weil wir müssen uns ein bisschen in Rera reinversetzen. Der macht seit, was weiß ich, mehreren Jahren ultra aktiv in der Monero-Community mit, hat da richtig viel Herzblut reingesteckt. Und er ist kein Bad-Faith-Actor. Ja? Er ist hier zum Beispiel der oberste Kommentar von Serhak bei diesem Artikel, fand ich ganz gut. Der schreibt, on 18th of May 2017, I tried contacting Diego to discover how I could contribute to Monero. He introduced me to Andres and Samsung Galaxy Player and many other community members. He pointed me several resources to begin contributing and he explained step by step the newbie tutorials via chat. He helped me, then I created Monero integrations and mastering Monero. He was the only person who believed I was not a scammer. So do I for him. For sure, he is not a scammer, but I believe that the power of money diverted his view on privacy projects and then he lost the path. Also, er bricht eine Lanze für Rera und ich finde, ja, ich habe das vorhin schon zu Grisha gesagt, das, was mir in den Kopf kommt, ist so fallen hero, ja. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain, wie bei Batman The Dark Knight. Und ja, so ist das die Geschichte mit Diego. Habt ihr noch welche Worte dazu? Nee. Also ich sehe das genauso wie. Ja. Ich möchte kurz was einwerfen, Alex. Wir haben eine Spende bekommen für den Monero Mumble General Fund in der Höhe von 0,0 und jetzt gefällt es mir besonders gut. 1337 42096. Okay, jetzt gerade während der Show oder schon? Ja, cool. Während der Show. Vielen Dank. Die Jokes hören nicht auf. Ja, die Monero-Community eignet sich perfekt als Meme-Community, ja. Monero ist der eigentliche Meme-Coin. Dogecoin ist ein Shit, ja. Vor allem so viel Potenzial eigentlich, was in Dogecoin reingeht, was die Memes angehen, könnte genauso gut bei Monero liegen und hätte dann halt auch noch ein bisschen Wahrheitsfunken und wäre vielleicht ein bisschen provokanter auch, ja, weil sonst wirst du einfach von den Bitcoin-Maxis ausgelacht. Aber ich glaube, wenn Monero mit den guten Memes um die Ecke kommt, dann lachen die nicht mehr so lange. Mein Lieblingsmeme mit Monero ist immer noch da, wo Dash und Bitcoin zusammenstehen und dann so, wo ist eigentlich Monero? Und dann Privacy und dann kommt Monero so durch die Wand. So, Fungibility, ja. Tröd. Public Traceable Ledger, sagen die doch, oder? Ist gerade top Meme auf Reddit auf jeden Fall. Alex sucht, glaube ich, gerade raus. Ja, genau das. Das gibt's auch schon lange, ne? Ja, das ist überragend. Mit Dash noch. Ja, das ist ja auch richtig abgestürzt. Mhm. Dann noch deren Rebranding weg von Privacy. Interessiert es halt gar keine. Alex, magst du mal, ich würde gerne ein Thema zwischen reinwerfen. Ich poste hier mal kurz in den Chat. Wo ist mir der Chat? Und damit verabschiedet sich Fischer. Oh Mist, jetzt bin ich rausgeflogen, aber ich hoffe, der Livestream läuft noch. Nee, Livestream läuft noch, ja, das ist gut an Jitsi. Okay. Ah, hier ist der Chat, gut. Und zwar gab es ja auf Twitter eine richtig witzige Konversation zwischen Bruce Wagner oder Wagner und Fluffy Pony, weil der Bruce Warner hat einen Tweet gemacht. Ich lese einfach mal vor, er sagt, Monero privacy is fake and total fraud. Ask me to prove it. Zcash privacy is real. You make a Monero transaction. You make a Monero transaction yourself, and I'll show you how anyone can expose it. Also er sagt, die Privatsphäre in Monero ist fake und Betrug. In Zcash funktioniert Privacy. Er sagt, mach irgendeine Monero-Transaktion und ich werde sie öffentlich machen. Dann hat Ricardo gesagt, alles klar, hier. Sagt mir, wie viel ich geschickt habe, wem, welcher Output der tatsächliche Output ist und die IP-Adresse, von der aus ich die Transaktion gemacht habe. Und er hat seine Transaktions-ID reingepostet. Und er hat gesagt, er hat es ihm extra einfach gemacht. Gerade für alle, die die Breaking Monero Series geschaut haben. Und der Bruce Wagner hat dann versucht, das zu knacken und hat halt so ganz stolz gesagt so, boah, ja, ich habe die IP-Adresse gefunden, du hast sie von einem Monero-Node in AWS ausgeschickt, gell? Und er hat auch die Input-Transaktion angeblich rausgefunden und auch den Output, ja. Und das Witzige ist, alles war falsch. Genau. Der Ricardo sagt, du bist nicht mal auf dem richtigen Kontinent, Bruce. Und was ist eine Acceleration Node? Weil er gesagt hat, es käme von der Acceleration Node. Ja, das war sehr gut mit der Acceleration Node. Ja. Er hat einfach alle Punkte, die er über die Transaktion veröffentlicht hat, waren falsch. Ja. Ja. Und das Witzige war, Ricardo schreibt, er hat es ihm echt sehr, sehr einfach gemacht. Er hat eine Test-Wallet benutzt, die er sehr oft benutzt mit My Monero. Und die Transaktion selbst war eine Spende an den Monero General Fund. Und von dem Monero General Fund ist ja auch noch der Public View Key oder der Private View Key öffentlich, ja. Also es ist schon irgendwie witzig. Das ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Ja, und ich finde es voll witzig. Also es wäre ein katastrophales Zeichen gewesen, wenn er es hinbekommen hätte, sagen wir so. Ja, also. Ja, und das Witzige war, er schreibt noch, also der Bruce, by the way, this is why we are creating a Monero self-tracking service, so you can see your own XMR transactions exposed. It isn't like he's going to admit, oh, you're right, but when users see their own transaction exposed, they will know that Monero is a fraud, not private. Also ich finde es interessant, dass er sagt, es ist ein self-tracking service. Warum nicht ein Tracking Service, sondern ein Self-Tracking Service? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ist es ein Self-Tracking Service, weil man da Dinge eintragen muss oder auf seinem Computer das laufen lassen muss? Weil, keine Ahnung, ich finde, das muss ein Tracking Service sein, wo eine externe Person oder dritte Person da drauf schauen sollten und nicht man selbst. Ja? Weil man selbst kann natürlich immer genug über die Transaktion rausfinden. Ja? Gerade wenn man seine Wallet geöffnet hat und man sagt, man startet jetzt den Self-Tracking-Service und es läuft auf deinem Computer, ja, vielleicht kann er ja die Wallet auslesen oder so. Also super komisch. Dieser Bruce Wagner ist für mich nur ein Troll. Entweder ein Troll oder, ja, keine Ahnung. Am nächsten Tag schreibt er noch, wenn du ganz aufmerksam liest, ich habe niemals gesagt, ich könnte es brechen. Ich habe lediglich gesagt, sag mir wie. Ich bin kein technischer Mensch, aber ich habe Freunde, die es sind. Und wir sind am Arbeiten an einem Self-Serve-Website that will allow users to see their own XMR transactions revealed. It will take weeks. I'm backing it. Ja. Und er sagt halt so, ja, ich habe niemals gesagt, ich könnte es tracen oder so, aber eigentlich hat er genau das gesagt. Ja, also, tja, da hat er sich halt in die Nesseln gesetzt. Ich kann es kaum erwarten, bis deren Service online geht. Aber es ist witzig, es gab jetzt schon öfters mal Leute oder Unternehmen wie CipherTrace, die gesagt haben, sie könnten Monero tracken und es war halt immer irgendwie falsch. Das ist sehr gut, dass du gerade CipherTrace ansprichst, weil dann machen wir gerade hier das Segway in den nächsten Artikel. Und zwar ist beim Monero Outreach, also unter der Domain monerooutreach.org, eine neue Geschichte veröffentlicht worden, die ich super lesenswert finde. Und zwar geht es hier um Vaporware, how to spot bogus claims. Also generell, ich denke, das Problem kennen wir alle im Crypto-Space, ist es gerade für Neulinge sehr schwer zu unterscheiden, was ist tatsächliche Software und was kann was und was ist einfach Vaporware, wo dir was versprochen wird, das aber gar nichts kann. Und natürlich, gerade wenn es um Geld investieren geht, ist es wichtig, essentiell zu wissen, was Software und was Vaporware ist. Und der Artikel nimmt sich das Gespräch von dem CEO von CipherTrace mit Sarang Noether aus dem letzten Jahr vor und analysiert das eben und stellt an dem Gespräch heraus, wie der CEO versucht eben, ja, das Wasser, muddy the water und so weiter, um eben nicht wirklich Auskunft zu geben. Und hier waren ein paar sehr, sehr schöne Phrasen im Text drin. Was ich auf jeden Fall wichtig finde hier, how to spot oder these weird red flags, die er gespottet hat. Für die Leute, die das Interview nicht gehört haben, ich würde empfehlen, schaut euch das Interview an und lest dann den Artikel, weil dann habt ihr den ganzen Kontext. Und man sieht halt vom CEO von CipherTrace viel Appeal to Future Development. So, wir haben einen Prototypen, aber es funktioniert noch nicht richtig. Und es ist halt so, ja, was jetzt? Kann das die Sache, die es können soll, kann es die schon oder kann es die nicht? Ja, und nochmal die Sache, die es können soll, das Tool, ist Monero-Transaktionen tracen. Ja, zu sagen, oh, wir machen das in der Zukunft, ist ein Red Flag für Vaporware, weil jemand verkauft dir gerade was, was es noch gar nicht gibt. Dann Appeal to Authority, dass der CEO gesagt hat, ja, ich bin auch nicht der technische Guy. Ja, da müsst ihr hier unsere Nerds fragen, ich bin so der Businessmensch. Appeal to Secrecy, dass er sagt, ja, das sind Trade-Geheimnisse, das können wir nicht verraten. Und viel Buzzspeak, ja, dass er eben so ein paar Schlagwörter in den Raum stellt und hier Wallet-Adressen und so weiter. Und dann gerade in dem Gespräch bohrt ja Sarang dann nach und sagt so, ja, wie Wallet-Adressen? Also es gibt ja auf der einen Seite die Empfangsadressen, auf der anderen Seite die One-Time-Stealth-Adresse. Und was genau meinst du jetzt? Und dann sagt er halt wieder, der CEO sagt dann wieder, ja, ich bin ja kein Techniker, ich weiß es nicht genau. Und von Sarangs Seite sieht man eben präzise Sprache und er will wirklich an den Kern der Sache rangehen. So, welche Mechanismen benutzt ihr, um Monero-Transaktionen zu tracen? Und er lässt sich da eben nicht von dem Buzzspeak und so weiter irritieren. Und ja, genau, lässt sich nicht obfuscaten und erkennt eben den Jargon und die Wörter, was die Begriffe bedeuten. Und ich finde auch, generell in der Wissenschaft, in der Philosophie und so weiter, man muss ganz klar die Definition von einem Wort haben, genauso wie beim Programmieren auch, um das in seinem vollen Kontext zu verstehen. Und zum Beispiel auch so implizite Sachen, ja, keine Ahnung, bei JavaScript gibt es Werte, die oder Datentypen, die einen Truthy-Wert haben oder einen Falsy-Wert. Und das muss man auch wissen, ja. Und wenn man das nicht weiß, dann hast du Fehler im Programmcode eventuell oder unvorhergesehene Nebeneffekte. Und bei Sarang merkt man auf jeden Fall, ich meine, gut, der ist der Lead Researcher von Monero Research Lab. Natürlich weiß der, von was er spricht, aber der CEO tut das eben nicht. Und ich bin gleich fertig. Ich fand nur noch diesen Teil hier, fand ich das Schönste. Ja? Und das beschreibt so die Situation, wie sie eigentlich heutzutage ist. Also, so why does crypto have so much nonsense floating around? Yes, there are fallacies and buzzspeak, but crypto has the unique appeal to price. This is a horrifying paradox. When the product is currency, price, in theory, perfectly reflects the true value. But when you use the price as evidence for goodness, convincing others to buy literally makes the currency better according to that logic. Also, ne, wenn wir ein Produkt haben, was Währung ist und du überzeugst andere davon, dass die Währung gut ist und die kaufen die Währung, dann steigt der Preis. Und ja, nach der Logik macht's zu einer besseren Währung. Und dann so dieses Argument zwischen Bitcoin-Maximalisten und vielleicht Monero-Enthusiasten, so, you hit him with the fungibility jab, follow with the dynamic cross-size block, block-size cross, and finish with a privacy by default uppercut. He falls to the ground. Victory. You stand over him, unsure if he's conscious. He turns his head back. You look into his eyes. He looks back and whispers, number go up. The crowd goes wild. Ich fand das einfach so witzig, wie am Ende so, ich konnte es mir so gut vorstellen. Ja, der liegt so im Dreck und sagt so, number go up. Und alle Leute denken so, ja, er hat ihn besiegt. So, also, ja. Ja, wir hatten es vorhin schon drüber, Alex, bevor die Sendung angefangen hat, wie ich diese Leute einfach hasse. Das nervt mich so sehr, dass du versuchst halt mit so einem Bitcoin-Maximalisten zu diskutieren und du weißt genau, so, du bist gerade argumentativ stärker und dann kommt er halt so mit so einem Nonsens. Ja, es ist, also ich finde klar, das ist nervig, wenn man mit so Leuten engaged, aber auf der anderen Seite, es ist auch irgendwie klar, dass man nicht jeden überzeugen wird. Es gibt solche und solche Leute und für manche Leute ist halt diese Preisspekulation wirklich das Primäre, der Raison d'être von Bitcoin. Und für andere Leute ist es halt eher Unabhängigkeit, Freiheit, finanzielle Freiheit, Privatsphäre. Und ich finde, man muss das einfach nur wissen. Ja, deswegen fand ich das gut oder empfehle ich den Artikel, weil einfach nur reflektieren zu können, hey, was jetzt hier mein Gegenüber mir entgegenbringt, ist kein Argument, wo ich drauf eingehen muss oder wo ich keinen Counter drauf habe, sondern eigentlich er concedet, ja, und rezitiert halt sein Mantra, aber es reflektiert halt nicht mehr die Realität. Und deswegen mit solchen Leuten muss man sich dann halt auch nicht weiter auseinandersetzen, ja. Also wenn dann keine substanzielle Rebuttal kommt, ja, man muss es halt einfach wissen. Und ich denke, gerade für Einsteiger ein super Artikel, um eben so ein paar Prinzipien zu lernen, ja, ein paar Daumenregeln, so ein paar rote oder grüne Flaggen bei einem Technologieprojekt. Deswegen Leseempfehlung. Wir haben noch eine weitere Empfehlung und zwar ist es eine neue Webseite von Binary Fate und Co. Und zwar melo.tools, Hub of Free Monero Tools. Also dort ist ein Sammelsurium, Alex, kannst du ein bisschen reinzoomen vielleicht, von verschiedenen Diensten und Bibliotheken. Zum Beispiel haben die super starken Nodes auf sehr leistungsstarken Maschinen, die öffentlich erreichbar sind, sowohl immer für Mainnet, StageNet als auch Testnet. Sie haben Monero Explorer, die sie selbst hosten. Ja, also das ist nicht mal eine Verlinkung, sondern wirklich von denen selbst. Sie haben Monero Faucets fürs Testnet und fürs StageNet. Es gibt ein Monero Hardfork Countdown, auch interessant. Da steht übrigens 110 Tage und 23 Stunden. Es wäre dann der 30. Oktober 2021 und noch ein paar andere Tools und vor allem auch Docker-Images für Monero, Monero-Nodes besser gesagt. Und sie verlinken auch noch ein paar Bibliotheken, gerade hauptsächlich sind die auch in Python geschrieben. Ja, cool, schon wieder eine Seite mit Monero-Tools, finde ich super. Ich finde es mega cool. Also jeder, der irgendwas mit Monero entwickelt, melo.tools, melo.tools. Das ist die Webseite, die ihr euch merken müsst, weil, ja, einfach mal eine Remote-Node connecten und gerade hier so Faucets, super praktisch. Gibt natürlich kein Mainnet-Faucet, aber ja gut. Genau, echt cool und das ist auch von Binary Fate, ne? Genau, ja. Super. Die Woche bringen wir wieder eine Videoempfehlung mit, und zwar von Monero Talk, Privacy on Lightning Network. Da spricht Douglas Tooman mit Sergei Tikhomirov. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe es noch nicht angeschaut. Ich hatte noch keine Zeit wirklich dafür. Aber ein super interessantes Thema ist es, weil ich habe mich schon echt oft unterhalten mit Leuten, die dann gesagt haben, ja, aber wir haben in Bitcoin doch Privacy mit Lightning. Und gerade auf Clubhouse hatte ich da ganz interessante Gespräche und dann haben Leute, die sich besser mit dem Lightning-Netzwerk auskennen als ich, mir erklärt, wie dort Privacy funktioniert und dann war ich doch ein bisschen erstaunt, wie gut das teilweise schon ist. Ja, natürlich nicht auf dem Level von Monero, aber schon durchaus brauchbare Privacy, würde ich mal sagen. Dementsprechend würde mich dieser Talk sehr interessieren. Ich muss den auf jeden Fall noch nachhören. Alex, Paul, habt ihr diesen Talk schon gehört? Ich habe die ersten 6 Minuten jetzt reingehört. Ich finde es aber auch, wie du gerade gesagt hast, Grisha, ein super spannendes Thema, wo ich auch persönlich definitiv noch Bildungsbedarf habe. Eben einfach, weil ich mich mit Lightning noch nicht auseinandergesetzt habe. Ich muss gestehen, ich habe noch nie eine Lightning-Transaktion gemacht, wirklich von Self-Hosted Node zu Self-Hosted Node. Klar, hier so Phoenix oder diese ganzen Custodian-Geschichten heißen, aber für mich ist das halt nicht, ja, das ist nicht Lightning. Und das ist auch nicht so, weil für mich, um Lightning zu nutzen, muss das praktisch genauso einfach oder einfacher sein, als Mainnet zu nutzen und auch die gleichen Benefits haben. Ja, also ich finde, zu sagen, ja, wir machen alles auf Lightning und dann musst du halt zu einem Custodian gehen, dafür brauche ich kein Lightning, ja, also, oder beziehungsweise, das ist für mich kein Grund, Krypto zu benutzen, sondern für mich ist halt tatsächlich die Motivation, die Souveränität komplett zu haben und keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich mich weiterbilden werde. Ich habe jetzt hier einen recht kräftigen Home-Server, wo ich eine Monero-Node drauflaufen lassen will, wo ich eine Bitcoin- und Lightning-Node drauf hosten möchte. Und ja, ich denke, dann kann ich da auch mit mehr Wissen drüber sprechen. Aber der Monero-Talk, ich finde, einfach ein ausgezeichneter Podcast und deswegen empfehle ich die Folge, auch wenn ich sie jetzt noch nicht selber komplett gehört habe. Ja, dann sind wir eigentlich am Ende der Sendung. Ist ja doch, ne? 2 Stunden haben wir jetzt fast gemacht, oder? Naja, egal. Die nächste Sendung wird am 8.8.2021 stattfinden. Ich denke, wir werden wieder ein bisschen vormittags anpeilen. Aber folgt uns auf jeden Fall auf Twitter und YouTube, um das mitzubekommen. Und genau, wie gesagt, die Shownotes findet ihr auf moneromumble.de. Dort sind Links zu allem, was wir besprochen haben. Und da könnt ihr auch noch mal ein bisschen mehr nachlesen. Wenn euch jetzt zum Beispiel das Drama um Diego noch genauer interessiert, ist ja alles im Internet verfügbar. Genau, damit gebe ich noch an euch beide das Wort. Ja, schöne Sendung. Hoffentlich ist Till das nächste Mal wieder dabei. Und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Sendung am 8.8. Genau. Jo. Alles klar. Dann bis dann, liebe Leute. Tschüss. Tschüss.